Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Guten Tag, Frau Sämann. Hier spricht Frau Möggel, die Mutter von Lydia. Lydia geht es nicht gut. Sie hat Kopfschmerzen. Es tut mir sehr leid, aber sie kann heute nicht zur Klavierstunde kommen. Hoffentlich ist es nächste Woche wieder besser. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Guten Tag, Frau Sämann. Hier spricht Frau Möggel, die Mutter von Lydia. Lydia geht es nicht gut. Sie hat Kopfschmerzen. Es tut mir sehr leid, aber sie kann heute nicht zur Klavierstunde kommen. Hoffentlich ist es nächste Woche wieder besser.